Schön, dass ihr alle da seid. Bisschen doof, dass wir heute den kleinsten Raum gekriegt haben. Aber ja, herzlich willkommen heute zum letzten Vortrag unserer Reihe Subjektgesellschaft Krise. Bevor es losgeht, möchte ich kurz die Möglichkeit nutzen, nochmal Werbung in eigener Sache zu machen. Denn im April beginnt bereits eine neue Reihe von uns, dem Referat für politische Bildung. Und zwar eine Ringvorlesung mit dem Titel Ungebrochene Geschichte zur Gegenwart autoritärer Bewegungen. Wie im Titel schon enthalten, wollen wir uns mit autoritären Bewegungen heutiger Tage auseinandersetzen, uns dem Ganzen aber über den Umweg der Geschichte annähern. Ausgehend vom NS in Deutschland wollen wir zur Gegenwart fortschreiten und das Ganze aber nicht bloß historisch aneinanderreihen, sondern eher oder vielmehr den Versuch starten, mit der Betrachtung der historisch vorfindbaren Versuche, eben solche autoritären Bewegungen zu begreifen. Und das heißt eben auch die Probleme, die da immer mit aufgetreten sind und vielleicht auch bis heute noch bestehen, zu betrachten, eben ein besseres Verständnis für die gegenwärtigen Zustände zu erlangen. Also wenn man es ein bisschen platt runterdrücken möchte, wollen wir uns einfach mit den historischen Versuchen zu verstehen, beschäftigen, Erkenntnisprobleme, theoretische Probleme dabei rausarbeiten und das eventuell für heute anwenden bzw. daraus lernen. Wer daran Interesse hat, der kann sich gern hier so ein Flugblatt mitnehmen, hier neben dem Paul Klee. Da stehen nochmal einige Informationen drauf. Und sonst, wir werden jetzt demnächst mit der Werbung beginnen, also sprich die Leute, die sich hier an der TU Dresden irgendwie aufhalten oder uns auf Facebook folgen oder irgendwie werden das mitkriegen. Genau, damit aber jetzt auch heute genug zu weit und zu heute. Der Sprung ist auch nicht allzu weit, denn kategorisiert man eben AfD oder auch Identitäre mit solchen autoritären Bewegungen und man sich mal die Inhalte von denen ansieht, fällt zugleich auf, dass da neben einem starken Nationalismus eben auch ein ausgeprägter Antifeminismus vonstatten geht oder propagiert wird. Und diesem Verhältnis wollen wir uns heute widmen, also dem Verhältnis von Nationalismus und Antifeminismus. Dazu ist heute gekommen Dr. Karin Stöker, lehrt in Wien, war unter anderem lehrtätig für kritische Theorie in Gießen, hat das Buch geschrieben Sexismus und Antifeminismus, Sexismus und Antisemitismus, Entschuldigung, und war Co-Autorin des Co-Autorin des Bandes AfD und FPÖ, Antisemitismus, Nationalismus und Geschlechterbilder. Okay. Und damit zu dir. Ja. Viel Spaß. Ja, hallo allerseits. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, hier in dieser total interessanten Reihe einen Vortrag zu halten. Asien hat schon darauf hingewiesen, auf diesen Band herausgegeben von Stefan Griegert, AfD und FPÖ. In dem habe ich einen Artikel auch platziert und das ist ungefähr das. Also das ist hier eine Kurzfassung, möchte ich euch geben, von dem, was in diesem Band dann in Artikelform erscheint. Es geht, da ich aus Österreich bin, hauptsächlich um die FPÖ. Und die, kann man ja sagen, ist ein Erfolgsmodell, an dem sich rechtsextreme Parteien quer durch Europa orientieren, unter anderem auch die AfD. Also es war gerade vor kurzem, am Aschermittwoch, war Heinz-Christian Strache, der Vorsitzende der FPÖ, in Bayern zu Besuch bei der AfD. Er trifft immer wieder Frauke Petri. Also da ist eine Phalanx von der Rechtsextremen in Europa im Gange und die FPÖ nimmt dabei eine führende Rolle ein. Und nun ist ja die FPÖ natürlich bekannt für ein sehr problematisches Verhältnis zur nationalsozialistischen Vergangenheit. Vielleicht ist Jörg Haider euch noch ein Begriff, der langjährige Vorsitzende der FPÖ, der dann in einem 2008 in einem von ihm selbst herbeigeführten Autounfall ums Leben kam. Und er hat natürlich immer wieder auch diskursiv, das war ein sehr kluger Mensch, ja, diskursiv gespielt damit, wie man nationalsozialistisches Gedankengut vorbringen kann, ohne dass man dabei in diese Falle reintritt, was in Österreich Verbotsgesetz heißt. Das gibt es auch in Deutschland, nur ich glaube, es heißt nicht Verbotsgesetz, es heißt Verbotsgesetz heißt, man darf sich nicht national im Sinne des Nationalsozialismus wieder betätigen. Das heißt in Österreich ganz einfach Verbotsgesetz, so, das darf man nicht. Wird auch mit Gefängnisstrafe und mit Geldstrafen bedroht. Gut, nun hat sich aber ein bisschen eine Änderung in der Politik und auch in der Außenwirkung und im Außenbild der FPÖ ergeben, indem Heinz-Christian Strache das Heft übernommen hat, aber nur nach außen hin. Nach innen hin nämlich ist die Partei noch viel radikaler, als sie vorher war. Also all diese schlagenden, rechtsextremen, antisemitischen und sowieso sexistischen Burschenschafter, die Haider sukzessive zurückgedrängt hatte, sind jetzt seit Heinz-Christian Strache die Obmannschaft der Partei hat, wieder ganz stark im Vormarsch. Und das heißt natürlich nichts Gutes. Und das bringt mich jetzt zu dem Thema des heutigen Vortrags, nämlich Geschlecht und Nation zur ideologischen Funktion von Antifeminismus und Nationalismus. Das ist ja nun eine Verbindung, die nicht selbsterklärend ist, würde ich mal meinen. Ja. Es gibt aber verbindende Momente. Es gibt Momente, wo der Nationalismus notwendig auf Antifeminismus zurückgreift, nämlich da, wo es darum geht, Einheit, Eindeutigkeit und so weiter herzustellen. Ja, die Einheitlichkeit des Volkskörpers ist im Grunde nur über antifeministische Politik zu erreichen. Und das ist natürlich eine bestimmte Form von Antifeminismus und auf die werde ich dann auch noch eingehen. Also diese vielschichtige Ideologie des völkischen Nationalismus, und ich möchte das ein bisschen abgrenzen von anderen Formen des Nationalismus, nämlich von einem staatsbürgerlichen Nationalismus, wie man ihn vielleicht kennt aus den USA, obwohl wenn man sich die Argumentation von Trump anhört, ist es natürlich auch schon wieder, geht es auch schon wieder in die Richtung eines ethnischen Nationalismus. Aber zum Beispiel dieser staatsbürgerliche Nationalismus in Frankreich, das unterscheidet sich doch wesentlich von einem Ethnonationalismus, wie er in Mitteleuropa und insbesondere in Deutschland und Österreich vorherrschend war und ist. Und auf diese Form des Nationalismus möchte ich hier insbesondere fokussieren. Und dieser völkische Nationalismus zeichnet sich eben aus durch einen Drang nach Einheit und Eindeutigkeit. Es dürfen keine Zwischentöne sein. Zwischentöne gelten als Schwäche, als Wankelmut, als mangelnde Verpflichtung, als mangelndes Commitment gegenüber dem Volksganzen, dem vorgeblichen Volksganzen natürlich immer. Und Transgressionen sind sowieso verpönt, klargezogene Grenzen, darum geht's, und klargezogene Identität. Identität ist die Devise und Identität heißt ja nichts anderes als Einheit. Ja, Identität ist das lateinische Wort für Einheit und das nehmen die Rechten überaus wörtlich. Überaus wörtlich, indem sie nämlich Identität als etwas auffassen, was per se gegeben sei, als etwas Naturwüchsiges und nicht als ein gesellschaftliches Epiphänomen. Ja. Identität ist im Grunde nichts anderes als Epiphänomen per se. Das heißt, ist Identität, auch personale Identität, ist ohne Sozialität überhaupt nicht zu haben. Von daher natürlich ist sie gesellschaftliches Produkt, sie ist historisches Produkt menschlicher Arbeit, kann man auch sagen. Und von daher natürlich auch immer offen hin zum Wandel und keinesfalls eben etwas Naturgegebenes. Und auf jeden Fall manifestieren sich in Identitäten und im Zwang, Identität auszubilden. Darin manifestieren sich natürlich vorherrschende Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Darin manifestieren sich ganz bestimmte Interessen, die in der Regel nicht gerade progressiv sind. In diesem Druck zu Einheit und Eindeutigkeit, der in diesem Identitätsgerede auch drin ist, nicht umsonst nennt sich eine dieser äußerst rechten Bewegungen in Europa, die Identitären, ja, da geht es immer ums Einheitliche, ums Vereinheitlichte. Im Grunde geben sie vor, dass die Einheit, dass die Identität von Gesellschaft und Individuum gegeben sei. Sie geben vor, dass die Gesellschaft eine einheitliche sei und nicht eine durch Antagonismen durchzogene. Also genau mit diesem Identitätsdenken übertünchen die Rechtsextremen den real existierenden Antagonismus. Und von daher eben sind sie auch darauf so fixiert, in ihrer Ideologie diese Einheit stets auch zu stützen. Und dafür nehmen sie Anleihen, integrieren sie verschiedenste andere Ideologien. Ideologien vor allem, die mit der heteronormativen Organisation von Sexualität und Geschlecht zu tun haben, zusammenhängen. Das ist Antifeminismus, das ist Sexismus, Homo- und Transphobie und so weiter. Also alle jene Ideologien, die eine strikte Geschlechterbinarität, wo es keine Transgressionen gibt, all die, die das vertreten, als zeigen Anschlussstellen an den Nationalismus. Und nicht umsonst treten diese Ideologien auch mit Vorliebe gekoppelt auf. Rassismus kommt da auch noch mit rein, Antisemitismus kommt da auch noch mit rein. Es geht in allen diesen Ideologien, und das lässt sich als gemeinsamer Nenner sozusagen festhalten, es geht in all diesen Ideologien um das Festhalten des Statischen. Es geht ums Festhalten des Einheitlichen, das natürlich nur durch den Ausschluss dessen geht, was da tatsächlich und real uneinheitlich ist, was da tatsächlich konflikthaft ist. All das muss ausgeblendet werden, wird externalisiert und auf Gruppen projiziert, die nicht dazugehören. Das sind mit Vorliebe rassistisch marginalisierte Gruppen. Das ist die fremde Religion, das ist die fremde Nation, das ist die fremde Rasse, die fremde Kultur. Und das fremde Geschlecht, nämlich das, das sich der Geschlechterbinarität widerstrebt. Also alle Einzelnen, die die Geschlechterbinarität in Frage stellen, sind da schon mal prinzipiell Angriffspunkt solcher identitärer Diskurse. 1947 bereits, unmittelbar nach der Shoah, hat Max Horkheimer in dem Aufsatz Autorität und Familie in der Gegenwart auf den sehr engen Zusammenhang zwischen Geschlechterverhältnissen und Ausschluss derer, die als anders gebrandmarkt werden, hingewiesen. Ich möchte kurz zitieren, Zitat Anfang. Ein antifemininer Affekt, der auf der Ablehnung der Mutter beruht, gibt das Modell ab für die spätere Ablehnung all dessen, was als anders eingeschätzt wird. Verachtung für Züge des anderen Geschlechts, sobald sie bei Mitgliedern des eigenen Geschlechts auftreten, scheint regelmäßig mit einer stark verallgemeinerten Unduldsamkeit gegenüber allem, was anders ist, verbunden zu sein. Das hat Horkheimer 1947 aufgeschrieben, und einen Hintergrund für antifeministisches, für sexistisches, nationalistisches Exklusionsdenken, das natürlich auch zuweilen in entsprechendes Handeln mündet. Also das sind ja nicht nur, ist ja nicht nur rein Ideologie, das ist ja auch mörderische und gewaltvolle Aktionen sind damit verbunden. Also einen Hintergrund dieses Exklusionsdenkens verortet Horkheimer in der, ich zitiere, allgemeinen Tendenz, in starren Zweiteilungen und Stereotypen zu denken. Also es geht um den binären Code. 0 oder 1, oben oder unten, drinnen oder draußen, männlich oder weiblich. All diese Zweiteilungen, die keinen Übergang erlauben, sind im Grunde dazu da, einer radikalen Komplexitätsreduktion zu einer radikalen Komplexitätsreduktion zu verhelfen. Radikale Komplexitätsreduktion, die gerade in einer Gesellschaft für eine Orientierung hilft, die durch ungelöste Antagonismen und Widersprüche zunehmend intransparent erscheint. Und als unübersichtlich wahrgenommen wird. Da ist solch binäres Denken, man kann es auch manichäisches Denken nennen, eine Hilfestellung, um sich zurechtzufinden. Also es ist eine Reaktion auf unbewältigte Konflikte und unbewältigte Konflikte sowohl auf gesellschaftlich-struktureller Ebene als auch damit vermittelt auf psychischer, psychologischer Ebene und erzeugt ein Bedürfnis nach Einheit, erzeugt ein Bedürfnis nach Eindeutigkeit und genau dieses Bedürfnis wird von Nationalismus, Antifeminismus, Homophobie, Antisemitismus und so weiter auf je eigene Art sehr wirksam bedient. Ja, die kulturelle Homogenität, die der Nationalismus herzustellen versucht, dient letztendlich dem reibungslosen Funktionieren, und das ist immer alles unter dem funktionalen Aspekt, dem reibungslosen Funktionieren einer in sich antagonistischen Gesellschaft. Das erste Ziel des Nationalismus, dieser Form des Nationalismus, ist also, Einheit herzustellen und dabei das Heterogene auszublenden und reale Widersprüche, reale Uneinheitlichkeiten, reale Konflikte, wie sie sich eben ausdrücken in gesellschaftlichen Konfliktlinien, in sogenannten Cleavages, in Antagonismen, genau das zu überblenden. Zu überblenden in einer vorgeblichen Einheit. Und dabei ist es aber schon bei ganz oberflächlicher Betrachtung ersichtlich, dass die Einheit des nationalistischen, des völkisch-nationalistischen Kollektivs eine ganz künstliche Einheit ist. Und diese künstliche Einheit im völkischen Kollektiv gibt sich aber als natürliche Einheit. Es ist ja alles organisch gedacht. Es ist ja nichts in staatsbürgerlichen Begriffen gedacht, sondern alles wird auf Körpermetaphoriken zurückgeführt. Und von daher dieser Gedanke des Organischen, dass die Säfte durch das Kollektiv fließen, wie das Blut durch einen Körper. Also es wird hier versucht, diese künstliche Einheit als natürliche auszugeben und dabei natürlich wird der reale Antagonismus in der Gesellschaft übertüncht und dieser Antagonismus, wenn ich von dem Antagonismus spreche, dann ist das vielleicht auch ein bisschen irreführend, der ist nämlich nicht auf einen einzigen Nenner herunterzubrechen, sondern der kann in unterschiedlichen Zusammenhängen ganz unterschiedliche Manifestationen annehmen. Aber natürlich ist das grundlegend mal der Antagonismus, der Widerspruch zwischen Privateigentum und Arbeit, Privateigentum und Lohnarbeit. Dann ist es der Widerspruch zwischen den Geschlechtern, der Geschlechterwiderspruch. Das sind Konflikte, das sind Antagonismen, die die Gesellschaft durchkreuzen und die durchaus auch miteinander zu tun haben, die zwar unterschiedliche Ideologien zeitigen, diese Ideologien sind aber dennoch untereinander verbunden in dem, was man gesellschaftliche Totalität nennt. Das mit dem Natürlichen, dass es als natürlich ausgegeben wird, das gesellschaftliches Gewordenes, durch menschliche Aktion, durch menschliche geschichtliche Praxis gewordenes als Natürliches, als Ewiges ausgegeben wird, das ist überaus wichtig. Nicht umsonst nämlich arbeiten alle diese Ideologien so stark mit Naturbildern, sind im Grunde auf Naturbilder reduziert. Es wird von einer Natürlichkeit des Geschlechtsunterschieds und auch einer Natürlichkeit des Nationsunterschieds im Grunde ausgegangen. Und das ist jeweils eben Teil, dieser Schein, dass es natürlich sei, ist Teil gerade des Konstruktionscharakters. Genau darum sind sie so wirksam, weil sie sich als Natur ausgeben. Also es wird hier Gesellschaftliches in Natürliches uminterpretiert und daher, weil es als natürlich gilt, gilt es zugleich als unveränderbar und sakrosankt. Ja, es ist einfach etwas Gegebenes, etwas das den Wandel ausschließt. Und Wandel, wenn er auftritt, wird dann natürlich gleich als unheimlich bedrohlich, als das Gesamte bedrohend wahrgenommen. Und es ist ja tatsächlich so, dass viele Menschen diese gesellschaftlich vorgenommenen Zuschreibungen zum Nationsprinzip, zum Geschlechtsprinzip, zum ethnischen Prinzip als natürlich auffassen. Ja? Also es erscheint die Nationszugehörigkeit, dass man überhaupt, ist vielleicht nicht die eine oder andere Nationszugehörigkeit, aber dass man überhaupt dem Nationsgedanken zugeordnet wird, scheint als unumgänglich, alternativlos. Unsere Welt ist nationalstaatlich organisiert und selbst wenn man kritisch darauf reflektiert, kann man sich dem trotzdem in der Realität nicht entziehen. Man bekommt eine Nation zugeschrieben. Und genauso verhält es sich mit den Geschlechterverhältnissen, mit der Zuordnung zu dem binären Geschlechterprinzip. Das wird bei der Geburt entschieden, manchmal auch schon vor der Geburt, ob das Kind nun männlich oder weiblich ist. Man kann sich dagegen nicht wehren. Da gibt es jetzt in manchen Ländern gibt's Versuche, das zu durchbrechen, aber es ist nach wie vor die Norm, dass man sich zum einen oder zum anderen Geschlecht bekennen muss. Also das ist, die Welt ist sowohl nationalstaatlich geordnet und die Welt ist nach der Gender-Binarität entlang geordnet. Sie ist noch nach vielen anderen Konfliktlinien geordnet, aber das sind die zwei, auf die ich da heute insbesondere fokussieren möchte. Und wenn schon diejenigen, die darauf reflektieren, sich dem nicht entziehen können, dem ausgeliefert sind, was ist dann erst mit denen, die nicht darauf reflektieren, die es als gegeben hinnehmen? Ja? Also für diejenigen scheint es dann doch so, dass diese vorgefertigten Nationszugehörigkeiten eben gerade, weil sie nicht gewählt sind, weil sie einfach da sind, die bekommen dann den heiligen Schein auch der Uneigennützigkeit. Ja? Da geht es gar nicht mehr ums Besondere, um die individuellen eigenen Bedürfnisse, sondern es geht nur noch um den Erhalt des vorgeblichen Ganzen. Eben weil es nicht gewählt ist, weil es nicht ausgesucht ist, weil es vorgegeben ist und weil diese Mechanismen den Menschen verdinglicht gegenübertreten. Also es ist eine Ausweg- und Alternativlosigkeit, mit denen die Menschen konfrontiert sind, auch in den heutigen Gesellschaften. Und diese Ausweg- und Alternativlosigkeit, dieser Schein der Alternativlosigkeit kommt natürlich genau aus diesem Überdecken der realen Konflikte, die natürlich auf einer anderen Ebene weiterwirken. Weil das die Einheit ideologisch ist, das wissen alle im Grunde, ja, das fühlen sie. Das ist auf ihr, das Einzelne und das Allgemeine nicht versöhnt ist, dass das Besondere und das Allgemeine nicht versöhnt ist, das spüren wir alle. Selbst wenn es die meisten nicht auf den Begriff bringen können, nur wir spüren es, dass es auf uns nicht ankommt. Ja, dass wir reduziert sind in dieser Welt auf unseren funktionalen Beitrag zum Erhalt des Ganzen und dann werden wir auch erhalten, wenn wir Glück haben. Und genau darin natürlich in dieser Unzufriedenheit, daraus entsteht Unzufriedenheit, völlig klar. Und die kann sich entweder zum Bewusstsein heben oder nicht. Und häufig ist es halt der Fall, dass sie sich nicht zum Bewusstsein heben. Dann wird interpretiert, dann wird verschoben, dann wird projiziert. Und am deutlichsten ersichtlich ist solches Projizieren, ist solches Verschieben in dem nationalsozialistischen Slogan Rassenkampf statt Klassenkampf. Ja, also deutlicher kann man es ja nicht mehr sagen, dass man hier Gesellschaftliches uminterpretiert in Natürliches. Dass es auf die gesellschaftlichen Konflikte nicht mehr ankommt, sondern dass man die stattdessen verschiebt in eine Richtung, die nicht gesellschaftlich sei. Natürlich ist die genauso gesellschaftlich, nur sie wird vorgegeben, als nicht gesellschaftlich zu sein. Und genau darin sieht man dann, wie sehr Natur selbst zur Ideologie wird. Ja, Natur, das ist ja natürlich ein Verhältnisbegriff ist, wir haben überhaupt keinen Zugriff zu Natur, außer über unseren Logos, also dadurch formen wir Natur schon um, holen sie schon rein in unsere gesellschaftlichen und geschichtlichen Bedeutungszusammenhänge und können von daher schon überhaupt nicht mehr sagen, was Natur an sich überhaupt sei, ja, was sowas wie vorgesellschaftliche Natur sei, dessen können wir nicht habhaft werden. Gut, also die Einheit des völkisch-nationalistischen Kollektivs ist eine künstliche Einheit und aber gerade darin, das ist ja nicht nur Lüge, ja, genau darin ist in dieser Künstlichkeit, ist sie eine Reaktion auf die tatsächlich die Gesellschaft durchkreuzenden Antagonismen auf der einen Seite und gleichzeitig aber eine Reaktion auf die Gleichschaltung, die in der Gesellschaft tatsächlich stattfindet. Nämlich auf die Vereinheitlichung, die kapitalistische Produktionsweise und die Massenkultur tatsächlich kennzeichnen. Im Grunde ist der völkische Einheitsdünkel, dieser Einheitswahn, nur eine übertriebene Form dessen, was ohnehin stattfindet in der Gesellschaft. Der Druck zur Einheit ist im völkischen Kollektiv, also zum Extrem getrieben, hat aber einen realen Grund in den verdinglichten Arbeitsprozessen Und ist im Grunde ein Echo, um ein Wort von Benjamin hier einzubauen, das Echo des Taktstocks der Massenproduktion. Das ist der völkische Einheitswahn. Und diesem Echo, also diesem Taktstock der Massenproduktion, kann sich ja im Grunde auch niemand entziehen. Es ist auch das, was Adorno die radikal vergesellschaftete Gesellschaft genannt hat. Radikal vergesellschaftete Gesellschaft, das heißt, es gibt überhaupt keinen Raum mehr, der nicht komplett in die Verwertungs- und Funktionszusammenhänge dieser Totalität hineingezogen wäre. Radikal vergesellschaftete Gesellschaft hat Adorno das genannt, und genau das ist der Hintergrund, den man bedenken muss, um diesen Einheitsdünkel des Nationalismus zu verstehen und auch um zu verstehen, warum das jetzt wieder groß wird. Ich meine, es war ja nie weg, ja, das wäre ja vermessen zu sagen, wir hätten jemals eine postnationale Konstellation gehabt, ja, dass das sich tatsächlich durchgesetzt hätte, dass es die Möglichkeiten dahingehend gibt, ja, aber es hat sich nie als tatsächliche Option für die Menschen so durchgesetzt. Warum? Weil die Gesellschaft nach wie vor genau entlang dieser Antagonismen organisiert ist, wie sie das schon seit vielen, vielen Jahrzehnten ist. Daran hat sich nicht viel geändert. Also die zunehmend vereinheitlichten Arbeitsprozesse und auch die zunehmend vereinheitlichten Freizeitprozesse machen die Menschen universal austauschbar und fungibel. Sie reduzieren sie auf den funktionalen Charakter im Erhalt des Ganzen. Und das ist eben schon diese ganz radikale Abstraktion vom Besonderen, das Absehen von Besonderen, von individuellen Wünschen und Bedürfnissen. Und das kommt natürlich dem völkischen Kollektiv sehr zurecht. Die Menschen sind bereits daran gewöhnt, dass es auf sie nicht ankommt. Dass es auf sie als Individuen nicht ankommt, dass sie eigentlich nur funktionieren müssen. Und umso bereitwilliger verzichten sie dann selbst auf ihre individuelle Besonderheit, um im großen Ganzen aufzugehen. Also, wo der Volkskörper zählt, zählt der Einzelne nur noch in Funktion zu dessen Erhalt und nicht als Individuum. Das ist auch diese Feindschaft gegen das bürgerliche Konzept des Individuums, das sowohl im Ethnonationalismus, das im Antisemitismus ganz, ganz stark ist, das auch in diesen Formen von Antifeminismus, zu denen, auf die ich noch zurückkommen werde, sehr stark vertreten ist. Anti-individualistisch und auch gegen die Gesellschaft gerichtet. Es geht alles um Gemeinschaft, um diese organische Vorstellung von Gemeinschaft. Also solche Prozesse der Vereinheitlichung von Arbeit und in Arbeit und Freizeit, verstärkt noch einmal durch eine nicht gerade sehr progressive und emanzipatorische Nutzung neuer Technologien. Dadurch eben erklärt sich schon zu einem Gutteil die Sogkraft völkisch-kollektivistischer und kollektivierender Ideologien heute, in einer Zeit, die ja vorgeblich immer individualistischer wird. Also das ist dieser Widerspruch auch. Individuum, Individualismus in aller Munde, die Subjekte sind gefordert, sich permanent neu zu erfinden und haben aber überhaupt nicht die Möglichkeit, das zu tun, sie haben nicht die Mittel, das zu tun, weil sie eingebunden sind und reduziert sind auf ihren funktionalen Charakter. Also daraus lässt sich schon aus diesen widersprüchlichen Anforderungen auch ans Subjekt lässt sich schon ganz gut erklären, warum es zu so einer Sogkraft von Nationalismus und anderen exkludierenden Ideologien kommt. Ja, also es wird in diesen Ideologien der Widerspruch, der gesellschaftliche Widerspruch, repressiv befriedet, etwa der Geschlechterwiderspruch. Der Geschlechterwiderspruch wird in diesen rechtsextremen Ideologien als notwendig für den Erhalt des Ganzen erachtet. Es ist nämlich in ihren Augen kein Widerspruch. Es ist eine Polarität, hier männlich, da weiblich, und jeden dieser beiden Pole, die ausschließend sind, wo es keine Übergänge gibt, jeden dieser beiden Pole kommen bestimmte Rollen zu, bestimmte Aufgaben zu. Es ist sehr, sehr viel von Kameradschaftsethik da drin. Also die Frau ist sozusagen die Kameradin des Mannes. Da wird auch sehr viel von Gleichberechtigung gesprochen, da wird auch sehr viel von Gleichstellung gesprochen, aber es soll nicht Gleichheit sein. Ja, Gleichwertigkeit, ja, aber keine Gleichheit. Es soll bloß nicht die Frau das tun, was der Mann tut und umgekehrt. Vor allem umgekehrt auch nicht. Ja. Der Geschlechterwiderspruch scheint in diesem identitären Ganzen befriedet zu sein, weil eben beide Seiten für den Erhalt dieses Ganzen sich einsetzen. Es wird vorgegeben eine Identität des Allgemeinen und des Besonderen im Volksganzen, alles natürlich auch unter Rückgriff, manchmal unter Rückgriff auf die Philosophie oder auf die politische Theologie Karl Schmitts, dass dieses Identitäre. Männlich und weiblich wird hier so als ergänzend imaginiert. Man kann sich das sogar so vorstellen wie Yin und Yang, ja, so eine kosmische Ordnung, die hier vorgegeben ist und wo alle ihren Platz einnehmen und den nicht verlassen sollen. Was dabei natürlich ausgeblendet wird, ist der Antagonist, der Widerspruch, der Konflikt. Der wird ausgeblendet. Es wird ausgeblendet, dass es ein enormes gesellschaftliches Machtgefälle gibt, dass das Ganze auf Herrschaftsverhältnissen beruht, dass dahinter Interessen walten, die eben nicht auf Gleichheit aus sind, sondern die anti-emanzipatorisch sind. Also diese prästabilierte Harmonie, wie Marcuse gesagt hat, prästabilierte Harmonie zwischen den Geschlechtern im völkischen Kollektiv, ist eben über die realen Widersprüche drüber gestülpt, aber er ist eben nur repressiv befriedet, dieser Widerspruch. Er existiert weiterhin fort und tut seine Wirkung und deshalb auch diese Vehemenz, mit der rechtsextreme Ideologien diese Genderbinarität verteidigen. Das ist ja eines der wohlgehütetsten Güter, die Genderbinarität. Bloß das nicht überschreiten, bloß keine Transgressionen, das bedroht nicht nur die Geschlechtsidentität, sondern die kulturelle Identität überhaupt. Ja, die Identität des Volkes hängt am eindeutigen Geschlechterverhältnis. Das klingt jetzt alles, als wäre es von vorgestern. Ich werde euch dann aber nachher ein paar Zitate aus dem Handbuch der freiheitlichen Politik vorlesen und da wird man sehen, wie aktuell diese Ideologie nach wie vor ist. In dieser Partei, die in Österreich, muss man dazu sagen, bei der letzten Präsidentschaftswahl, also der Kandidat der FPÖ in der Präsidentschaftswahl immerhin über 46% der Stimmen erhalten hat. Ja. Also daran erkennt man, dass das in Österreich jetzt auch kein so Nebenschauplatz ist, sondern dass das durchaus eine sehr reale Gefahr ist. Also diese Furcht, dass das Volksganze auseinanderbricht, wird auch festgemacht an der Furcht, dass die Genderbinarität nicht halten könnte. Und es wird aber eben, der Antagonismus wird nicht als zu dieser Gesellschaft, wie sie ist, wie sie organisiert ist, die Art und Weise, wie sie die Arbeit organisiert, nicht darin wird der Konflikt gesehen und darin verortet, sondern wird externalisiert. Auf bestimmte Gruppen, die nicht dazugehören, die werden als Projektionsflächen eingesetzt. Und wenn man sich diese Figuren anschaut, die da gezeichnet werden auch, dann sind die mal prinzipiell identitätslos. Sie sind uneinheitlich, zersetzend, unauthentisch, freischwebend, wurzellos, schwächlich, hyper, intellektuell und so weiter. Und das sind natürlich alles Bilder, die aus dem Antisemitismus, aus dem modernen Antisemitismus nur allzu bekannt sind. Und exemplarisch dafür kann man tatsächlich die Geschlechterbilder anführen, mit denen der Antisemitismus seit Mitte des 19. Jahrhunderts gearbeitet hat. Da wird eben Juden und Jüdinnen eine nicht eindeutige Geschlechtlichkeit zugesprochen. Es wird Juden und Jüdinnen vorgeworfen, sie würden die Geschlechtsidentität überhaupt auflösen und die damit verbundenen Geschlechterrollen und vor allem die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung aufweichen. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt mit der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, dass daran auch so festgehalten wird, Frauen nicht allzu gleichberechtigt in der Produktion, in der außerhäuslichen Produktion zuzulassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der verdeckt auch trotz allem Neoliberalismus in der FPÖ vorkommt. Das werde ich euch nachher noch anhand einer Textstelle zeigen. Ja, also woher das kam, diese Verunsicherung, gerade vom 19. zum 20. Jahrhundert, da waren sich so unterschiedliche Denker wie Walter Benjamin, Emil Durkheim, Sigmund Freud, Georg Simmel und so weiter, waren sich da einig, dass es zurückzuführen ist auf eine Erschütterung, gesellschaftliche Erschütterung bislang bindender Normen und eine dadurch herbeigeführte Krise der männlichen Identität. Also an der Identität wird festgehalten, genau in dem Moment, wo sie eigentlich schon prekär ist, genau in dem Moment, wo sie schon zerfallen ist, wird das das große Thema. Und das ist nicht umsonst so, dass das heute auch wieder so ist. Dass wir heute permanent hören, dass man sich auf Identität und auf eindeutige Identitäten doch besinnen solle. Ja, die nationalsozialistische Ideologie, in der war dann Frauenemanzipation überhaupt eine jüdische Verschwörung. Ganz eindeutig jüdische Verschwörung gegen die Volksgemeinschaft, gegen die arische Volksgemeinschaft gerichtet. Und die emanzipierte Frauen widersprachen eben dem Prinzip der Eindeutigkeit. Sie galten folglich als unweiblich, vermännlicht als Mannweiber. Und in dieser Zwischenposition, die ihnen da in der Geschlechtlichkeit zugesprochen wurde, genau in dieser Zwischenposition waren sie eine ganz essentielle Bedrohung für die Einheit der Volksgemeinschaft. Da muss man natürlich dazu sagen, dass das Stereotypen sind. Ja? Ob die Frauen, die damit gemeint waren, tatsächlich geschlechtliche Zwischenpositionen einnahmen oder nicht, ist völlig irrelevant. Das spielt hier keine Rolle. Hier geht es darum, dass die Zuschreibung einer geschlechtlichen Zwischenposition notwendig ist, um diese bestimmte Gruppen als Gruppen festsetzen zu können, auf die man das projizieren kann, was man im eigenen nicht will, ja, um Ambivalenzen repressiv auszuleben. Wie lange habe ich denn Zeit? Okay. Okay. Dann gehe ich mal über zu dem Aktuelleren. Ja? Also durch Reinheit zur Einheit, das ist auch so ein völkischer Spruch, durch Reinheit zur Einheit, das ist das Prinzip der Mixophobie. Und nach der Mixophobie werden Menschen eindeutig zugeteilt zu Gruppen, hierhin, dahin. Und man kann nicht hierhin und dahin gehören. Das ist wirklich diese ausschließende Logik. Ja. Nicht umsonst sind auch diese Völkischen so gegen die Dialektik. Ja. Kein Wunder. Es muss alles eindeutig sein, alles nach 1 und 0 zu bewertbar sein. Ja. Also Mixophobie spielt im Antisemitismus eine ebenso große Rolle wie im Nationalismus und im Antifeminismus. Und Mixophobie ist auch etwas, was die Ideologie der FPÖ durchzieht, der Freiheitlichen Partei Österreichs durchzieht, wie man an dem Handbuch freiheitlicher Politik, das ich schon erwähnt habe, an unzähligen Stellen nachweisen kann, wo es erkennbar wird. Ich muss allerdings dazu sagen, dass und das ist doch wichtig festzuhalten, dass die Aussagen der FPÖ, wenngleich sie auf Motive des klassischen Antisemitismus, des Ethnonationalismus und auch eines Sexismus zurückgreifen, doch an Explizitheit und Radikalität weit hinter einem nationalsozialistischen Diskurs zurückbleiben. Ja. Also die Argumentation ist modernisiert und sie ist an die Debatten der Gegenwartsgesellschaft angepasst und federführend an diesem Handbuch, das im Übrigen frei abrufbar ist im Internet, zum kann man runterladen, federführend an der Erstellung beteiligt war eben Norbert Hofer, der Präsidentschaftskandidat letzten Jahres der FPÖ in Österreich. Es zeichnet sich in diesem Handbuch auch ganz deutlich ab, dieser Druck und das Bedürfnis nach Einheit und Eindeutigkeit, wie ich vorhin versucht habe, es zu beschreiben. Und das wird deutlich an der vehementen Verteidigung der binären Geschlechterverhältnisse, ebenso wie an der Propagierung eines verbundsfreier Völker. Verbundfreier Völker, so nennt die FPÖ das. Es ist also so, dass sexistische und antifeministische Argumentationsstrukturen mit Parolen einer nationalistisch gefassten Geschlechterbinarität einhergehen. Und andererseits wird der Nationalismus verpackt in Parolen des Ethnopluralismus. Es gibt überall Völker, die sind alle identitär und die sollen sich nicht mischen, die sollen alle bleiben, wo sie sind. Das ist so der Grundgedanke des Ethnopluralismus. Das verfolgt die FPÖ mit dem eindeutigen Ziel, Einheit und Identität herzustellen und zu bewahren. Und nationale Identität ist nun wieder etwas, das als total naturwüchsig ausgegeben wird. Als ein Seiendes, ein an sich Seiendes ausgegeben wird. Also es geht hier nicht um ein nationalstaatliches Kollektiv, sondern es geht um ein identitäres Kollektiv, das organisch gefasst ist. Und dieses organische Ganze ist von der Auflösung, von der, wie Sie sagen, künstlichen Auflösung der natürlichen Zweigeschlechtlichkeit ebenso bedroht wie durch Zuwanderung und Angehörige fremder Kulturen. Also hier sieht man, wie das korrespondiert, wie das miteinander verzahnt ist, der Rassismus und der Antifeminismus. Da lesen wir im Abschnitt Gleichberechtigtes Miteinander im Handbuch, ich zitiere: Zweifellos gibt es in unserer Gesellschaft noch immer evidente Benachteiligungen von Frauen. Das politische Bestreben muss es sein, deren Situation zum Besseren zu verändern, nicht aber das geschlechtsspezifische Verhalten durch Beeinflussen, Gängeln und Zwang zu verändern, ja sogar zu unterdrücken. Also gesellschaftlicher Wandel wird als eine Unterdrückung von Natur gesehen. Hier dieses einander gegenüberstellen von Gesellschaft und Natur, das ist total interessant, weil hier nämlich genau dieses Kultur-Natur-Dichotomie wiederkehrt, aber auf umgekehrte Art und Weise. Ja? Natur ist das, was hochgehalten wird. Identität, Geschlechtsidentität ist, was im Grunde natürlich ein gewordenes Schlechthin ist, wird aber hier in Natur verkehrt. Die Geschlechterrollen sind eindeutig gezogen, eindeutig zugeordnet und sollen keinesfalls aufgeweicht werden, weil sie eben einem natürlichen Geschlechtscharakter entsprechen. Und der Mensch in dieser Ideologie kommt nur zu sich selbst, indem er seine Natur leben kann. Das heißt, der Mensch ist immer schon das, was er irgendwann mal werden soll. Völlige Umkehrung eines Blicks auf gesellschaftliche Prozesse, der nur in irgendeiner Art und Weise progressiv wäre. Es wird die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern und Partnerinnen ebenso abgelehnt wie das Binnen-I oder andere Formen der gendersensiblen Formulierung. Und was sowieso das Skandalon per se ist, ist Gender Mainstreaming. Das ist eine ideologische Geschlechtsumwandlung. Das ist ein Zitat. Ideologische Geschlechtsumwandlung. Gender Mainstreaming wird also herangezogen, um einen allgemeinen und fundamentalen Antifeminismus vorzubringen. Es wird zwar auf die Gleichstellung der Geschlechter auf allen gesellschaftlichen Ebenen gepocht, aber natürlich im Jahr 2017 kann man auch nicht mehr im Parteiprogramm schreiben, nein, Frauen sollen nicht gleichberechtigt sein. Das berufen sich auch alle. Die ärgsten Menschenfeinde berufen sich auf Menschenrechte. Ja? Also darauf kann man nicht viel geben. Das ist ja eigentlich die Bedeutung des Begriffs Gender Mainstreaming, nämlich allgemeine Gleichstellung der Geschlechter auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Für die FPÖ bedeutet aber Gender Mainstreaming was anderes. Es bedeutet nämlich, die eindeutige Geschlechtszugehörigkeit zu verwischen, Eindeutigkeit im Geschlechtscharakter aufzulösen. Und das sei das Ziel von Gender Mainstreaming und das sei das Ziel von kruden Gender-Theorien, absurden Gender-Theorien, wie sie es nennen. Zum Skandalon wird eben die Einsicht oder der Grundsatz der Genderforschung seit Simone de Beauvoir, dass man als Mann oder Frau nicht geboren, sondern dazu erst gemacht wird. Das wird eben in diesem Handbuch aufgegriffen als das, als was völlig, völlig Widernatürliches. Ja? Wie kann man denn sowas schreiben? Hinter dieser Vehemenz der Verteidigung der Genderbinarität, hinter diesem vorgeblichen Unverständnis, dass es zu Transgressionen kommt und dass das gesellschaftliche Konstruktionen ist, dahinter und beim gleichzeitigen Beharren darauf, dass man eh für Gleichberechtigung ist, also dahinter waltet schon die geheime Ahnung, würde ich sagen, dass echte Chancengleichheit in der Gesellschaft nicht nur zu einer Auflösung eingefahrener Geschlechterrollen führen würde, sondern auch zu einer Einebnung oder zu einer letalen Beschädigung des vorgeblich natürlichen weiblichen und männlichen Geschlechtscharakters. Also wirkliche Chancengleichheit in der Gesellschaft würde genau diese Konstruktionen des weiblichen und männlichen Geschlechtscharakters obsolet machen. Und da scheint mir doch eine geheime Ahnung zu sein von Seiten dieser rechten Demagogen, dass wahre Gleichheit, Chancengleichheit dahin führen würde, die Binarität entwicklungslogisch auflösen würde. Und so richten sie sich auch trotz aller Unterstützung von Frauen gegen Frauenquoten. Frauenquoten sind ein ähnliches Skandalon, also das wird auch vehement abgelehnt mit folgender Argumentation, ich zitiere: Die regelmäßig von der politischen Linken erhobene Forderung einer Frauenquote, sei es im öffentlichen Dienst oder in der Privatwirtschaft, lehnen wir ab. Frauen werden dadurch als unfähig dargestellt, weil man ihnen unterstellt, solche Positionen nur unter gesetzlichem Zwang erreichen zu können. Dort, wo Frauen wirklich stark auftreten und entsprechende Qualifikation aufweisen, werden sie sich über kurz oder lang auch durchsetzen. So, mit dieser Argumentation also lehnt die FPÖ offiziell in ihrem Handbuch die Frauenquoten ab. Und das, da natürlich erkennt man einerseits diese Perhorisierung der Einebnung von Geschlechternormen und andererseits natürlich die neoliberale Grundierung ihrer Geschlechterpolitik und Geschlechterideologie. Negiert wird nämlich die strukturelle Benachteiligung von Frauen, die Benachteiligung von Frauen wird gar nicht gesehen, es wird alles individualisiert. In neoliberalistischer Manier wird das Problem auf die individuelle Ebene verlagert und das Argument der FPÖ, dass eine verpflichtende Frauenquote Frauen als unfähig hinstellen würde, es aus eigener Kraft zu schaffen, das bedeutet doch im Umkehrschluss, dass die reale Unterrepräsentation von Frauen in führenden Rollen tatsächlich auf ihre individuelle Unfähigkeit zur Durchsetzung zurückzuführen ist. Also so in dieser Form auch macht sich der Antifeminismus und der Sexismus in der FPÖ ganz deutlich bemerkbar. Ziel der FPÖ-Politik ist die Aufrechterhaltung der gegebenen, in historischer Praxis entstandenen Ordnung als natürliche Ordnung, als unveränderliche Ordnung der Dinge. Ordnung, unveränderliche Ordnung der Dinge. Einheit, binäres Schema und so weiter. Und das wird bedroht durch abstruse Theorien, wie sie schreiben. Ich zitiere wieder. Wir Freiheitliche sind der Überzeugung, dass die biologische Determiniertheit von Mann und Frau anzuerkennen ist, grundsätzlich positiv ist und daher durch abstruse Theorien nicht geändert werden kann oder soll. In dieser Manier werden dann Kindergärten abgelehnt, in denen sogenannte Gender-Experimente stattfinden. Und diese Gender-Experimente sind natürlich belaufen sich darauf, dass Jungen Fingernägel lackiert bekommen und dass Mädchen aufgefordert werden, sich zu wehren. Das ist für die FPÖ, und das nennen sie auch als Beispiel, das ist jetzt nicht meine Erfindung, das nennen sie als Beispiel in ihrem Handbuch, warum das alles nicht geht, weil dadurch eben die natürliche, weil das eine Missachtung des natürlichen Geschlechts sei, so als würden lackierte Nägel per natura zum weiblichen Geschlecht gehören und nicht erst den Performanzcharakter auch gerade vom Geschlecht verdeutlichen. Gender Mainstreaming impliziert, wie ich schon angedeutet habe, Gender Mainstreaming impliziert für die FPÖ die Auflösung der Geschlechtsidentität und damit untrennbar die Auflösung der kulturellen Identität, die Zerstörung der kulturellen Identität. Ich lese eine längere Passage vor. Durch Gender Mainstreaming soll schlussendlich die Zerstörung der Identitäten sowohl in gesamtgesellschaftlicher, kultureller Hinsicht als auch auf individuell geschlechtlicher Ebene erreicht werden. Das Ziel von Gender Mainstreaming ist nichts anderes als die Schaffung des neuen Menschen, das sich bereits Marxisten, Leninisten auf die Fahnen geheftet hatten. Ziel müsse es sein, stereotype Rollenbilder aufzuweichen und abzuschaffen. Der neue Mensch soll ein Wesen ohne feste Geschlechteridentität sein. Erstrangiges Ziel dieser radikalen Feministinnen war, die Frau von der Bürde des Kinderkriegens zu befreien. Es wird hier, und ich gehe ein bisschen weiter vor, es wird hier deutlich, eine Überkreuzung von Antifeminismus und Antisemitismus. Wenn wir nämlich weiterlesen in dieser Passage, die ist eigentlich 1:1, erscheint die wieder in einem Buch von Barbara Rosenkranz. Barbara Rosenkranz war 2010 Präsidentschaftskandidatin in Österreich und das Interessante daran war, dass in der Präsidentschaftskampagne sie sich öffentlich dazu äußern musste, ob es den Holocaust gab oder nicht. Ja, also in den USA hat man sich gefragt, was ist denn das für ein Land, dass da diskutiert wird. Ja? Aber in Österreich war das so. Ja? Die Barbara Rosenkranz war dafür bekannt, den Holocaust subtil zu relativieren, um nicht gar zu leugnen, indem sie sagte, sie hat nur das Wissen aus den Schulbüchern, als sie damals aufs Gymnasium ging. Nun ist sie aber in den 60er Jahren aufs Gymnasium gegangen und bekanntermaßen hat der Schulunterricht, der Geschichtsunterricht in Österreich damals mit dem Ersten Weltkrieg geendet. Also hatte sie, sagt einfach, sie hat nur das Wissen aus den Schulbüchern und mehr kann man von ihr auch nicht verlangen. Also sie weiß nichts, vom Holocaust. Das war die Aussage. Sie weiß nicht, dass es einen Holocaust gegeben hat. Das Umkehrschluss, es gab ihn nicht. Gut, diese Passage zu Gender Mainstreaming trägt eindeutig ihre Handschrift. Sie hat ein Buch verfasst 2008 mit dem Titel MenschInnen, Binnen-I. MenschInnen, Gender Mainstreaming auf dem Weg zum geschlechtslosen Menschen. Und darin betreibt sie Verschwörungstheorien, dass die EU unterwandert sei und die Mitgliedstaaten Gender Mainstreaming gegen ihren Willen aufgezwungen bekommen würden, dass die Bevölkerung nichts mitzureden habe, dass damit die Politiken des Marxismus und Bolschewismus weitergeführt würden und so weiter. Es ist hier auch eine sehr interessante Passage dann noch, im Anschluss mit den radikalen US-amerikanischen Feministinnen, genau. Also Gender Mainstreaming ist ein politisches Programm, ich zitiere, Gender Mainstreaming ist ein politisches Programm, das von der Macht und Formbarkeit des Menschen durchdrungen und somit ein totalitärer Denkansatz ist. Ideengeschichtlich reicht diese These tiefer zurück. Schon Friedrich Engels forderte 1884 die Abschaffung der Familie, die gleichartige Eingliederung in den Arbeitsprozess und die öffentliche Kindererziehung. Radikale US-amerikanische Feministinnen wie Shulamit Firestone lobten Engels wertvollen Beitrag zur sexuellen Revolution. Was dieses Denken ist vom linken Rand in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen. Was diese ideologische Vorgabe anbelangt, hat sich der Kommunismus mit dem ausschließlich am Profit orientierten globalen Kapitalismus verbündet. Beide Strömungen stehen auf derselben Grundlage, da wie dort wird eine über das Materielle hinausgehende Wirklichkeit nicht anerkannt. Zitat Ende. Das steht nicht in irgendeinem abstrusen Buch, sondern das steht im Handbuch der freiheitlichen Politik. Und fast eins zu eins findet sich es auch bei den Menschen drin. Ja. Also, was mittlerweile gar nicht mehr so als wirklich feministische Forderung gilt, nämlich Rollenbilder aufzuweichen, stereotype Rollenbilder aufzuweichen, wird hier als Quintessenz eines Feminismus deklariert, dessen Ziel es ist, das Volk von innen her zu zersetzen, zu zerstören. Und nicht zufällig wird hier auch die direkte Linie zum Marxismus gezogen, zum hergestellt. Und das Bezeichnende ist, dass in diesem Feminismus, der hier in Frage steht, nicht sich nach freiheitlicher Annahme eben Kapitalismus und Kommunismus verbünden würden, überkreuzen würden, deckungsgleich sich erweisen würden, eben genau darin, dass beide die Identität des Volkes auflösen würden und einen neuen Menschen schaffen würden. Der geschaffen wird in Kinderpflegeanstalten, in Erziehungshäusern und Staatsküchen. So. Beide, sowohl Kapitalismus als auch Kommunismus, hätten zum Ziel, Frauen gänzlich für außerhäusliche Arbeiten verfügbar zu machen. Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Für außerhäusliche Arbeiten verfügbar zu machen und sie von der Reproduktionsarbeit zu entbinden. Und das ist ja nun wirklich das kommt jetzt so daher, als wäre es eine Kapitalismuskritik. Ja? In Wahrheit ist das reaktionär bis dort hinaus, weil es nämlich darum geht, Frauen aus dem Produktionsprozess wieder rauszuholen, sie zu binden in die Sphäre der Reproduktion. Was heißt das aber? Das heißt ja nicht nur, dass es unbezahlte Arbeit ist, die dann von Frauen geleistet wird in den Sphären der Reproduktion. Das heißt gleichzeitig, dass die Sphäre der Reproduktion nach wie vor nicht vertraglich geregelt ist. Die Arbeitsprozesse aber sind vertraglich geregelt. Das heißt, dass Frauen, wenn sie in die Reproduktionsprozesse rückgebunden sind, wiederum ihre Vertragsfähigkeit einbüßen, wiederum ihr Subjektpotenzial einbüßen. Das sind die Momente, über die in der kapitalistischen Gesellschaft Subjektivierung stattfindet. Die Vertragsfähigkeit, die Fähigkeit, frei als freie Subjekte Verträge eingehen zu können. Und genau das soll hier unter einem scheinbar progressiven Aspekt den Frauen wieder genommen werden. Also das ist eindeutig reaktionär. Es ist eine reaktionäre Kapitalismuskritik, die es mit den Frauen tatsächlich nicht gut meint. Noch ein weiterer interessanter Punkt, und dann höre ich auf, noch ein interessanter Punkt an dieser Stelle ist für mich dieses Aneinanderreihen von Charakteristika des Gender Mainstreaming, dieses Zusammendenken von Kommunismus und Kapitalismus, und das erinnert sehr stark an einen modernen antisemitischen Diskurs. Auch da wurde Kommunismus und Kapitalismus als volkszersetzend gesehen und als Betreiberinnen, als Betreiber dieser Volkszersetzung wird im Antisemitismus natürlich das Judentum gesehen. Ja? Die verbinden sowohl Kapitalismus als auch Kommunismus, das ist die antisemitische Ideologie, und hier verbinden die Feministinnen Kapitalismus und Kommunismus gegen das Volksganze. Das scheint mir doch nicht zufällig zu sein, dass hier, was hier alles auftaucht. Also Verschwörungstheorien, Gegensätzliches wird amalgamiert, von Brüssel, also von oben dekretiert, nämlich von Brüssel, und gleichzeitig von unten her wirksam, von innen her das Volksganze aushöhlend und zersetzend, unauthentisch und wurzellos, gegen die natürliche Ordnung der Dinge gerichtet, Kapitalismus wie Kommunismus fördernd, heillos materialistisch, im Diesseits verhaftet, eben ein Mangel an dieser echten Tiefe, die hier auch immer vorgegeben wird, und der Unwille, für das Volksganze das Opfer zu bringen. Und das heißt, es heißt nämlich nichts anderes, wenn es heißt, dass beide, ich zitiere nochmal, dass beide Strömungen auf der Grundlage stehen, eine über das Materielle hinausgehende Wirklichkeit nicht anzuerkennen. Ja? Also das ist genau diese Verstricktheit im Diesseits, in der materialistischen Realität und das Nicht-Anerkennen des Volksganzen als etwas Größeres als das Individuum. Das wird hier den Feministinnen vorgeworfen, bestimmten Feministinnen, Radikalfeministinnen. Im Antisemitismus wird genau das Gleiche den Juden vorgeworfen. Und dann ist nochmal interessant, dass die einzige Feministin, die in dieser Passage namentlich genannt wird, Shulamit Firestone heißt. Also ich nehme mal stark an, dass das Klientel der FPÖ diesen Namen dann doch als einen jüdischen Namen identifizieren wird. Gut, ich habe lang gesprochen. Ich glaube, ich mache mal hier einen Punkt. Ich hätte noch einiges mehr. Aber ich glaube, ja, eins noch, was ich wirklich noch wichtig finde, eben diese Barbara Rosenkranz, die unterscheidet eindeutig zwischen guten und schlechten Frauen. Und die legt eine Homophobie an den Tag und eine Frauenfeindlichkeit an den Tag, das ist ganz sondergleichen, bei einer Sonnenwendrede 2008 führt sie aus. Also überhaupt ist die Abkehr vom traditionellen Familienbild dafür verantwortlich, dass es zu kompensatorischen Einwanderungen kommt, und führt auch dazu, ich zitiere, dass jede Hure großes öffentliches Interesse, jeder Transvestitenrummel eine wohlwollende Berichterstattung findet, die mütterliche Frau dagegen, wenn sie überhaupt wahrgenommen wird, als Beispiel eines veraltenden Rollenbildes allenfalls belächelt wird. Also hier sieht man ganz deutlich, wie die Ideologie der FPÖ von Sexismus durchdrungen ist, von Rassismus durchdrungen ist, von Nationalismus durchdrungen ist und Antisemitismus und wie das alles sich verzahnt zu einer einzigen Ideologie, die nach außen hin ganz schön abgeschottet ist. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit.